Nun kann Leopold die Erbländer beruhigen. Der staatskluge Sohn Maria Theresias hebt die Grundsteuern, die Generalseminare und die Gottesdienstordnung auf. Die anderen Ansprüche der Stände weist er ab. Adel und Städte geschickt gegeneinander ausspielend, erreicht er mit Ungarn die Einigung. Die lateinische Amtssprache wird hier wieder eingeführt, Siebenbürgen erhält eine eigene Hofkanzlei, seine Verfassung der drei Nationen, der Deutschen, der Szekler und der Ungarn, wird erneuert. Zur Beruhigung lässt sich Leopold in Prag zum König krönen. Belgien aber, wo die Rebellen uneinig sind, kann 1790 ohne besonderes Blutvergießen durch General Bender wieder erobert werden. Preußen und den Seemächten gegenüber verpflichtet sich Leopold, Verfassung und Privilegien der Niederländer zu achten und die Reformen Kaiser Josefs aufzuheben. Als Frucht seiner Verständigungspolitik erreicht Leopold am 30. September 1790 die einstimmige Wahl zum Kaiser. Der Fürstenbund löst sich faktisch auf. Die Pläne Herzbergs haben sich durch die Fahrigkeit und Beeinflussbarkeit Friedrich Wilhelms nicht erfüllt. Preußen büßt auch die Freundschaft Englands bald wieder ein. Es ist ein karger Ersatz für den Misserfolg in der großen Politik, dass der letzte Markgraf Karl Alexander schon zu seinen Lebzeiten Ansbach und Bayreuth der preußischen Linie der Hohenzollern überlässt. Österreich aber, durch Leopolds Geschicklichkeit einer lebensgefährlichen Krise entgangen, schließt am 4. August 1791 mit den Türken den Frieden von Sistowa, der ihm allerdings nur eine kleine Grenzberichtigung einbringt, obwohl die kaiserlichen Truppen unter der Führung von Clairfayt noch am 26. Juni 1790 einen Sieg bei Calafat davongetragen haben. Die Russen, die siegreich weiterkämpfen, erhalten im Frieden von Jassy das Land zwischen Dniester und Bug. Die Hoffnung der Balkanslawen wendet sich fortan ihnen zu. Der Habsburger Staat hat sich wieder gefestigt. Sein Gegner Herzberg ist am 5. Juli 1791 entlassen worden. Österreichische Exekutionstruppen stellen gegen die Meinung Preußens die alten Verhältnisse in Lüttich wieder her, wo der Bischof vom Volke vertrieben worden war. Wetteifernd mit den Höfen von Versailles hatten die kleinen deutschen Fürstenhöfe den französischen Prunk und die Herrlichkeit der Lustschlösser, das leichtfertige Leben im Glück der Sinne, ein Dasein der Schönheit des Augenblicks und der Gedankenlosigkeit gegenüber der Zukunft nachgeahmt. Den schlecht gehaltenen Untertanen abgepresst oder aus französischen und englisch-holländischen Subsidien zusammenschmarotzt, entstehen die heiteren Schlösser der Rokoko-Zeit. Da ist Bruchsal, steingewordene Melodie der Freude, Schwetzingen bei Mannheim mit seinem herrlichen Park, die bayerische Amalienburg, die Residenz von Würzburg und die Meisterwerke des Rokoko in Sachsen. Mit dem Auftreten Friedrichs suchen dann die besseren Fürsten, seinem Ideal zu folgen und erste Diener ihres Staates, Wegbereiter der neuen aufgeklärten Zeit und Verbesserer der Welt oder wenigstens des eigenen Landes zu werden. Unter diesen Fürsten erscheint der Name Karl August von Sachsen-Weimar, dessen kleine, nicht einmal 7000 Einwohner zählende Hauptstadt Weimar eine Stätte unsäglicher Wirkungen und unlöschbarer Verpflichtungen wird, wo, vom Herzog berufen, Johann Wolfgang Goethe seit 1775 sein Leben verbringt und fast alle seine großen Werke nach dem Götz und dem Werther geschaffen hat. Hier lehrt ein Herder, dichtet ein Wieland, hier ist es, wo der gewaltige Friedrich Schiller sich nach dem wilden Sturm zum Dauernden gewöhnte, wo er seine letzten großen Dramen schuf, abgerungen der Qual eines zusammenbrechenden Körpers. Neben dem Weimarer Herzog ist auch Karl Theodor von der Pfalz ein Förderer der Künste. Sachsen zeigt nicht mehr den Glanz der Zeit der beiden Auguste. Der Siebenjährige Krieg, in den es durch die Ruchlosigkeit des Ministers Brühl gehetzt wurde, hat seinen Reichtum untergraben. Gut ist, dass die polnische Krone, die zur Großmannssucht verleitete, nicht mehr auf dem Haupt des Kurfürsten sitzt. Der Herzog Karl von Braunschweig-Wolfenbüttel ist es, der Lessing nach Wolfenbüttel berufen hat und ihm eine, wenn auch kärglich entlohnte, Dauerstätte gewährte. In Hannover, dessen Kurfürst als König von England außerhalb des Landes weilt, entfremdet sich das Herrscherhaus von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr dem Lande. Der Adel führt hier ein selbstsüchtiges Dasein. An dieser Stelle muss auch jenes Friedrich II. Von Hessen-Kassel gedacht werden, der sich einen Königsschatz aus Untertanenleibern erworben hat, indem er 1776 den Engländern in einem wahren Blutvertrag 12.000 seiner Landeskinder für den amerikanischen Krieg verkaufte. Ein blendendes Geschäft, da jeder Todesfall besonders vergütet wird. Dieser ruchlose Verräter des ihm anvertrauten Volkes hat sich in Kassel als Vater des Vaterlandes ein Denkmal errichten lassen. Ein anderer Tyrann ist der Herzog Karl Eugen von Württemberg, der sein Land bedrückte, um das Geld für seine Mätressenwirtschaft herauszuholen. Vom Reichshofrat mit Mühe mit seinen Ständen ausgesöhnt, gelobt er Besserung, bleibt aber immer noch ein Tyrann. 1786 verkauft er ein ganzes Regiment von Landeskindern der Holländisch-Ostindischen Kompanie für das Kap der Guten Hoffnung. Den Dichter Daniel Friedrich Schubert aber, der dies in seinem Kap liebt und in der Fürstengruft geißelte, wirft er auf 10 Jahre in die Kasematten der Feste Hohen Asberg. Auch auf der Jugend Schillers lastet er mit seiner gewalttätigen, soldatenspielenden Pädagogik. Erfreulich wirkt neben diesen Erscheinungen der Markgraf Karl Friedrich von Baden, der sein Land durch den Anfall von Baden-Baden einigt, die Folter beseitigt und die Leibeigenschaft aufhebt. In Bayern wird unter Max Joseph das Schulwesen gefördert, das dann unter seinem Nachfolger wiederum der Klostergeistlichkeit verfällt, als sich Karl Theodor nach Entlarvung des von dem Ingolstädter Professor und ehemaligen Jesuiten Weißhaupt gegründeten Illuminatenordens der Kirche zuwendet. Auch in den geistlichen Gebieten suchen damals der Aufklärung ergebene tüchtige Regenten den wirtschaftlichen und geistigen Aufstieg mitzumachen. Erzherzog Max Franz, der letzte Kurfürst von Köln, ist ganz vom Josephismus beseelt. Er gründet die Universität Bonn als Gegengewicht gegen die klerikale Universität Köln und nimmt sogar Kölner Absolventen zu den Ämtern des Landes nicht an. Auch als Fürstbischof von Münster übt dieser prächtige Sohn der großen Kaiserin segensvollen Einfluss. Der Trierer Clemens Wenceslaus fördert nach felbigerschen Grundsätzen das Schulwesen. Der Mainzer Friedrich Karl von Erthal erneuert die Mainzer Universität. Sein edler Bruder Franz Ludwig in Würzburg und Bamberg ist ein eifriger Diener seines Kirchenlandes. In Erfurt wirkt als kurmainzischer Statthalter der kunstfreundliche Karl von Dalberg. So regt sich überall blühendes Leben, manchmal selbstgefällig und oberflächlich, aber von großem Vertrauen in die Kraft des Menschen, in seine Neigung zum Guten und Schönen erfüllt. Jahre des Friedens nach den Stürmen des Siebenjährigen Krieges. Aber schon kündigt sich in der Französischen Revolution in Frankreich ein neues Zeitalter grimmiger Kämpfe an, das mit der heiteren Welt des idyllischen Rokoko aufräumt.